Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 501 Schock mit Ansage. Die große Nachricht in der Tech-Welt war, dass Telegram nun in der Huawei App Gallery vorhanden ist. Nein, nicht, aber trotzdem, vorneweg mal. Ja, Telegram ist nun offiziell in der Huawei App Gallery zu finden. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, habe gestern Abend erst das realisiert. Die war offenbar schon 2 Tage früher im Store, habe das aber erst realisiert und so konnte ich das nicht mehr vernünftig ausprobieren. Ich müsste mal installieren, testweise, um mal zu gucken, wie das so ist. Und freue mich, dass jetzt eine weitere Firma, die meiner Meinung nach zumindest mal erwähnenswert ist, ja, hier sich dazu entschlossen hat, eben für Huawei auch seine Apps anzubieten. Nicht schlecht, und da werde ich mal das angucken. Schlecht war allerdings die Woche für so ziemlich die ganze IT-Branche, speziell für die Android-Branche, denn der Mobile World Congress 2020 ist abgesagt worden. Etwas, was ich schon erstaunlicherweise letzte Woche gesagt habe, dass ich eigentlich hier nicht mehr sehen kann, dass das noch groß Sinn macht, diesen Mobile World Congress auszutragen, denn denn viele namhafte Firmen, unter anderem auch Telekom, haben zum Beispiel abgesagt, LG war nicht mehr da, Sony war nicht mehr da, und so ging es dann die Woche über weiter. Eine Firma nach der anderen hat abgesagt, und letztendlich hat es dann auch nichts mehr gebracht, dass Huawei groß noch kurz vor dem Bekanntwerden diese Absage noch getönt hat, dass sie auf dem Mobile World Congress vertreten sind, hat nichts mehr gebracht. Die Messeleitung, die Veranstalter haben dann diese Messe abgesagt für dieses Jahr. Es war, wie gesagt, ein Schock mit Ansage. Es hat durchaus die Journalisten getroffen, die Firmen, viele Firmen, die jetzt eben im Blickpunkt der Öffentlichkeit ihre neuesten Produkte präsentieren wollen. Das können die natürlich jetzt nicht mehr tun. Das betrifft vor allem viele kleinere Firmen, die eben diese Aufmerksamkeit brauchen von dieser Messe. Die Großen haben es da etwas besser. Die können natürlich auch weiter ihre Events machen, und somit haben dann auch einige eben angekündigt, das trotzdem zu diesem Tag eben vorzustellen. Also in einem dieser Tage, wo eben der MWC wäre. Aber trotzdem mussten sogar manche große Firmen ihre Ankündigungen jetzt erstmal verschieben. Zum Beispiel hat Oppo, ist ja in China ziemlich groß, muss man schon sagen, Oppo hat hier seine Ankündigung vom Find X2 verschoben bis März auf jeden Fall mal. Und das zeigt, dass das sogar Firmen trifft, eben die normalerweise von der Größe her keine Probleme haben sollten, zu zeigen. Ja. Nun ja, die Absage hat massive Kritik auch hervorgerufen. Das Problem war, dass es ein Hickhack gab zwischen den Veranstaltern und der Stadt Barcelona. Da war die Einordnung der Gefährlichkeit dieses Coronavirus nicht klar. Der einen Seite hat man gesagt, die Stadt hätte, so haben es die Messebetreiber eben gefordert, den medizinischen Notstand erklären müssen. Dann wäre wohl der Mobile World Congress trotzdem abgehalten worden, ja, weil damit dann auch eine Verantwortung überginge. Das hat aber Barcelona konsequent abgelehnt und hat gesagt, hier gibt es keinen medizinischen Notstand. Was dann dazu geführt hat, dass im Falle eines Problems, ja, sprich, da hätte sich wirklich jemand angesteckt, dass dann die Betreiber massive Probleme bekommen hätten. Im Prinzip war es klar, dass, mal davon abgesehen mit diesem Coronavirus, ja, ob die Gefährlichkeit das jetzt wirklich rechtfertigen würde, diese Messe abzusagen, weiß ich nicht, ja. Besser wäre es wohl, ja, weil solange nichts passiert, ist ja alles wunderbar, aber stellt euch mal vor, dort sind auch sehr viele, sag ich mal, Anbieter, die eben auch aus gefährdeten Regionen kommen. Und wenn da was passiert wäre, das wäre schon ziemlich heftig gewesen. Auf der anderen Seite ist es ja klar, wenn die größten, also die wichtigsten Anbieter sich vorher schon zurückziehen aus Angst vor diesem Virus, wenn die da nicht dort sind, dann ist irgendwann auch der Sinn von diesem Mobile World Congress nicht mehr gegeben und dann bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, als das Ding abzusagen. Wie gesagt, die Major Player haben schon abgesagt, das wäre nicht so toll gewesen. Das wäre wahrscheinlich der schlechteste Mobile World Congress gewesen seit dem Bestehen. Aber das Problem ist jetzt, dass hier die Veranstalter ziemlich kurzschlussartig reagiert haben und sich eben nicht mit der Stadt auf irgendwelche Konzessionen einigen konnten. Und das heißt, dass man sich wohl auch hier nicht einfach so aus der Affäre ziehen kann. Die Kritik hagelt sehr stark ein momentan auf die Organisatoren, denn man muss sich vorstellen, das sind so viele Menschen, die jetzt, die haben schon ihre Tickets, die haben schon die Reise gebucht, alles. Ich meine, das wäre jetzt in ein paar Tagen wäre das soweit gewesen, ja. Dass der jetzt so kurzfristig abgesagt wurde, zeigt halt eben, dass man da nicht wirklich nachgedacht hat, was jetzt passieren soll. Und die Leute sitzen auf ihren Reisekosten, wenn man da nicht eine Versicherung abgeschlossen hat, war es das schon. Und da werden natürlich jetzt Stimmen laut, den Veranstalter hier in die Pflicht zu nehmen. Das gilt auch für die Privatpersonen, aber insbesondere für die Journalisten und natürlich auch für die Firmen, die bereits sehr viel Geld bezahlt haben, um hier einen Stand, eine Präsentationslizenz zu bekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Und das sind sehr hohe Kosten, die eben auch in die Region kommen, wo das auch wirklich relevant ist für den Betreiber dieser Messe. Das ist schon jede Menge Geld. Ich glaube, das ging um insgesamt, wie viel waren es? Ich möchte jetzt keine falsche Zahl sagen. Ich habe das hier in einem Artikel gelesen. Ich meine, es ging um insgesamt 750 Millionen Dollar. Aber die Zahl kommt mir etwas groß vor, etwas viel vor. Deswegen möchte ich das jetzt hier noch mit einem Fragezeichen versehen, selbst wenn das auch in diesem Artikel da gestanden hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist wirklich eine sehr hohe Summe. Ja, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall ist trotzdem sehr viel Geld jetzt in der Waage, beziehungsweise was passiert damit? Muss die Messeleitung das zurückzahlen? muss sich Schadensersatz leisten für Reisende, für Journalisten, die bereits eben schon alles gebucht hatten. Ich sag's ganz deutlich, die Messe, die Veranstalter sind hier in der Bredouille momentan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn hier der schlimmste Fall eintritt und die tatsächlich dafür verantwortlich gemacht werden, für diese Absage von dieser Messe, dass dann nächstes Jahr die Messe in Barcelona wie gewohnt stattfinden wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Betreiber könnten da sehr schnell in den Bankrott gedrängt werden. Und die Frage ist natürlich auch, ob der Veranstalter, der sich jetzt mit der Stadt Barcelona verworfen hat, da auch nochmal Lust hat, in dieser Stadt eben dort was zu machen. Ich sehe hier, dass es auch um die regionale Wirtschaft geht. Vermutlich ist das der Betrag, der eben jetzt hier im Raum steht, dass natürlich auf die 750 kam. Und zwar die regionale Wirtschaft, nur die regionale Wirtschaft, 450 Millionen Euro stehen da und 14.000 Kurzzeitjobs. Ja. Zusätzlich kommt für kleinere und mittlere Unternehmen in der Region eben auch 220 Millionen Euro Schaden zustande. Also ihr merkt, selbst wenn nur ein Teil der Forderungen gegenüber dem Betreiber dieser Messe durchgesetzt würde, könnte das schon ein Aus der Messe bedeuten. Ja? Klar, ihr wisst ja, ne, ich mache immer sehr viel Panik, ne? Aber ich denke, es ist wirklich klar, dass das hier nicht spurlos an dem Betreiber vorbeigehen wird, wenn es hier tatsächlich zu einem Regressanspruch kommt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie die Stadt auch jetzt hier dieses erklärt. Wie gesagt, vor kurzem noch ein medizinischer Notfall weit von sich gewiesen. Bisher sagt tatsächlich auch die GSMA, also der Betreiber, dass es höhere Gewalt wäre und man sich deswegen hier erstmal verwahrt, ja, auf Schadensersatzforderungen. So einfach ist es allerdings nicht, denn höhere Gewalt wäre eben nur damit zu erklären, wenn tatsächlich der medizinische Notstand ausgerufen worden wäre. Ansonsten ist das ja eine reine freiwillige Vorsichtsmaßnahme der Betreiber, ja, und damit eben das eigene Risiko. Also darum geht's jetzt, und das wird sicherlich noch auch ein, bin ich mir ziemlich sicher, rechtliche Verfahren hinterherziehen. Nichtsdestotrotz ist jetzt so, dass viele Hersteller oder die meisten Hersteller, jeder hat ja irgendwas anzukündigen gehabt auf dem Mobile World Congress, jetzt das außerhalb machen müssen. Sony hat beispielsweise bekannt gegeben, dass es Sony Xperia 1.1, blöder Name, und das 5 Plus am 24. Februar angekündigt wird, ohne Mobile World Congress natürlich, ja, ganz klar, in einer eigenen Pressekonferenz. Sie können sich das leisten, eine eigene richtige Pressekonferenz zu geben. Ne? Interessant wird es auf jeden Fall. Neue Kameras, 8K HDR-Video und das Xperia 1.1 soll sogar ein 4K HDR-Screen haben. Und so weiter und so weiter. Große Bildschirmdiagonalen und die Preise werden sehr, sehr interessant sein. Ich habe ja gesagt, das ist möglicherweise die letzte Chance für Sony. Das Oppo Find X2, das habe ich schon gesagt, das wurde auf März verschoben. Das Find X2 sollte auch hier ein Weckruf sein an die Großen wie Samsung mit seinem S20 Plus. Auch dieses Gerät ist nämlich mit einem Snapdragon 865 ausgestattet, mit 120 Hertz Screen, 65 Watt Fast Charging, ja, Punch-Hole-Kamera, und das ist alles richtig gut. Muss man sagen. Das Realme X50 Pro 5G ist am 24. Februar soll das vorgestellt werden. Ja. Die machen das ebenfalls ein eigener Online-Only-Event. Ja, das ist für die für viele Firmen die günstigere Variante. 90 Hertz Screen, ebenfalls 65 Watt Charging. Das soll das absolute Flaggschiff werden von Realme. Das X50 Pro, das wird einiges durcheinander werfen, da bin ich mir ja ganz ziemlich sicher. Und werde ich dann auch natürlich euch davon berichten. Am 24., wie gesagt, soll es soweit sein. 24. bestimmt wieder Montag, ne, oder? Bestimmt, so wie ich mein Glück kenne. Das muss ja so sein. Ich gucke gerade mal meinen Kalender hier. Natürlich. Ist ja klar, 24. ist Montag, also kann ich es euch erst eine Woche später vorstellen. Blöd, wirklich blöd. Das ist doch eine Verschwörung gegen mich, ja? Was soll das? Unfassbar. Ein LG G9 V60 sollte ja auch gezeigt werden. LG hat allerdings noch keine Angaben gemacht, wann die Geräte jetzt vorgestellt werden. Ja. Genauso wie das Xiaomi Mi 10, auch das sollte gezeigt werden. Hier gibt es auch noch keine Ankündigung, wann jetzt dieses Gerät released oder vorgestellt wird. Genauso ist es bei Nokia Apex 2020, ZTE Axon 10S Pro und auch das Huawei Mate X und TCL und Alcatel ebenfalls. Diese ganzen genannten Firmen am Schluss haben keinen Plan bis jetzt oder haben zumindest noch nichts gesagt, wann ihre Geräte vorgestellt werden. Also ihr merkt, es ist wirklich ein großes Durcheinander, was hier ausgelöst wurde durch das Ganze. Und nun ja, also das ist schon bitter, die ganze Geschichte. Das muss man wirklich sagen. So, kann man auch nichts machen. Es war ja, wie gesagt, abzusehen. Hätten mal die Firmen auf mich schon gehört, dann hätten sie es schon können vorbereiten. Ja. Und die Journalisten hätten schon können was anderes planen für zu Hause. Aber jetzt kriegen sie vielleicht ein paar Tage frei, weil es war ja so eingeplant. Ne? Mal gucken. Bin mal gespannt, was da auch dann nächste Woche an Berichten kommt in den Tech-Medien. Die dürften auch relativ schockiert sein. So, bevor ich jetzt weiterkomme zu einigen super interessanten Nachrichten, erst nochmal was zum Runterkommen. Ja, etwas, das nicht ganz so wild ist, aber immerhin eine Augenbraue nach oben ziehen könnte. Ja. Und zwar stecken da mehrere Sachen drin, die mich verwundern. Zunächst einmal, also die Washington Post hat geschrieben, dass die Leute, die bei Google Maps oder für Google Maps arbeiten, in einem Outsourced-Team, ja, dass die jetzt auch Änderungen durchführen an den Karten, nicht nur anhand von der Geschichte und von lokalen Gesetzen, sondern auch auf die Bitten oder das Flehen von Diplomaten und Google Obrigen, ja, Executives. Tja, also das heißt, das, was ihr auf Google Maps seht, ist mittlerweile nur noch ein zusammengewürfeltes Ding aus Bitten von Diplomaten, von Google-Führungsleuten und von lokalen Gesetzen. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn man zum Beispiel in Pakistan die Karte aufruft von der Region, sieht man was vollkommen anderes, als wenn man das aus Indien aufruft. Ja, ganz einfach, weil das zum Beispiel in Indien eben verboten wäre, das Kartenmaterial zu zeigen, was man in Pakistan zeigt. Und umgekehrt möglicherweise, das weiß ich nicht genau, das von Indien weiß ich. Und deswegen gibt es ja auch keine genauen, Karten mehr. Das ist äußerst doof. Schlimmer noch, dass eben zum Beispiel immer mehr Gebiete ausgenommen werden. Sei es jetzt militärische Übungsgeländen, Gelände und eben jetzt auch zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, Orte, wo Diplomaten wohnen oder so, oder Botschaften oder eben auch ja, hochrangige Google-Mitarbeiter. Weiß nicht, ob dann auf einmal die Straße verschwindet, wo die Google-Mitarbeiter wohnen, ja. Keine Ahnung. Aber es ist schon ziemlich fragwürdig, das Ganze. Und interessant auch innerhalb dieses Kontexts sollte man sich vielleicht in unserer heutigen Zeit mal fragen, wer bestimmt denn eigentlich, welche Karte richtig ist? Es muss doch ein übergreifendes Kartenmaterial geben, schon allein schon für Lernzwecke, ja. Weltatlas, ja, früher hat man hier so ein Buch gehabt, Weltatlas, zack, und was da drin war, das war halt so fertig, ne? Da hat man ganz klar gesehen, die Ländergrenzen und so weiter und so weiter, ja. Aber das ist ja durch diese Digitalisierung von den Karten zusammen mit den immer lauter werdenden lokalen Gesetzen, ja, dass jede Hinz und Kunz kann fordern, dass die Karte so und so aussehen muss, ja, also ne, so Mini-Staat stellt da Forderungen und dann wird da was umgesetzt. Das ist schon ziemlich bedenklich, muss ich sagen. Das wäre eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht für die UN mal, eine festgelegte Karte zu zeigen und dann eben auch die Unternehmen verpflichten, nur diese Karte ist die offizielle Karte und wenn sich dann ein anderes Land nicht daran hält und nicht damit einverstanden ist, dann muss eben der Dienst in diesem Land blockiert werden, aber dann eben speziell mit oder von diesem Land, die Firma darf nicht dazu verpflichtet werden, das von sich aus zu machen, ja, ganz klar. Ansonsten haben wir bald ja in jedem Land eine andere Welt, in jedem Land eine komplett andere Sicht der Welt, wie die Welt aufgeteilt ist und naja, ich kann mir vorstellen, dass das so manche dann so, ne, also hier so die ganze Welt, ne, bis auf einen kleinen Punkt, ja, ist dann, ja, das eigene Land und das andere ist dann Feind, ne, so, wupp. Ja, vielleicht kommt ja auch bald mal eine US-Karte raus, wo dann eben zu Europa, zur USA gehört und so, ne, weißt du? So United States of America, so über den Pazifik rüber, ne, so, und das eine ist ein rot und die andere ist ein blau, ne. Naja. Gut, okay, wie auch immer. EMUI 10 ist noch nicht mal bei allen Geräten angekommen, bei allen Huawei und Honor Geräten, die es bekommen sollen, aber es ist schon EMUI 11 angekündigt, ja, und es gibt auch schon eine Liste, wer dieses EMUI 11 bekommt, und da war ich sehr erfreut darüber, ja, also die Mate-Serie, alle Mate-Geräte der 30er, der 20er Reihe bekommen das, und das Mate X, das ist ja schon mal nicht schlecht. Die P-Serie von Huawei, sowohl das P40 als auch das P30, jeweils auch in der Pro-Fassung bekommen das. Also P30 und P30 Pro und so weiter. Die Nova-Serie von 5i Pro bis zu Nova 6. Alles, was mit diesen Bezeichnungen vorhanden ist, bekommt es ebenfalls. Und jetzt wird es sehr interessant, das Honor. Die Honor-Geräte bekommen zusammen natürlich auch die Magic UI 4, das Honor V30, V30 Pro, das Honor View 20 und Honor 20, sowie Honor 20 Pro und Honor 20S, Honor 20 Use Edition, Honor 9X oder 9X und Honor 9X Pro. Wunderbar. So sieht das also aus. Und das freut mich selbst natürlich sehr, weil mein View 20 in Asien ja V20 genannt, genau wie das V30 eben bei uns auch View 30 genannt wird, dass das damit aufgelistet ist, finde ich schon super. Allerdings muss ich sagen, ich habe ein Problem, glaube ich, entdeckt. Mein Honor View 20 hat immer noch das Sicherheitsupdate von Oktober 2019 und es kommt nichts mehr. Seit dem Update auf Android 10, das war offiziell, habe ich über die offizielle Update-Funktion wie hat das nochmal geheißen? Jetzt heißt Support. Vorher hat es irgendwie High irgendwas geheißen, ja. Dort konnte man ganz normal aktualisieren und das hat er dann das aktualisiert. Ich habe also nichts irgendwie speziell drauf gespielt oder sonst irgendwas, dass man sagen könnte, das wäre eine Beta-Version, das ist keine Beta-Version. Aber ich bekomme keine Updates mehr. Seitdem bekomme ich keine Updates mehr und ich weiß nicht, was daran, woran das liegt. Habt ihr schon bei euren Honor-Geräten vielleicht ein Update bekommen nach dem Android 10 Update noch irgendwann mal noch was bekommen? Ich bin einigermaßen beunruhigt. In anderen Regionen, das weiß ich auf jeden Fall, gab es schon das Dezember Update, ja, und sogar das Januar Update. Nur weiß ich nicht, ob das auch für die Region Europa, speziell Deutschland eben, zutrifft. Da konnte ich eben nichts finden von Honor. Im Gegenteil, ich habe am 20. Februar eine Meldung, nicht 20. Februar, 20. Januar, ja, Meldung vom 20. Januar hat es geheißen, dass da das Honor View 20 in Europa noch gar kein offizielles Android 10 Update bekommen hat. Ja, aber das habe ich ja über die offizielle Funktion hier bekommen. Ne? Nix Beta. Also das ist schon äußerst seltsam und da habe ich jetzt die Befürchtung, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Wenn nein, ist es schon ziemlich fraglich. Also ich gucke jetzt hier mit dem Oktober-Update rum. Das geht gar nicht. Ja? Das geht gar nicht. Da muss Honor hier tätig werden. Und mal sehen, ich werde mich jetzt nächste Woche noch mit dem Service in Verbindung setzen, weil das kann ja nicht angehen. Mittlerweile sind sehr wichtige Sicherheitsupdates gekommen, auch für die Honor-Geräte. Und die müssen jetzt auch mal bei mir eintreffen. Was natürlich sein kann, dass hier mein Provider diese Updates blockiert. Ihr wisst ja, auch wenn einem das nicht immer so im Vordergrund bewusst ist, dass es auch an den Providern hängt. Mein Provider ist Telekom. Und wenn die das Update blockieren, dann kommt da natürlich nichts an bei mir. Dann muss ich gucken, wie ich das Update irgendwie anders bekomme. Ne? Aber bisher ist mir da nichts davon bekannt. Sollte das wirklich so sein, dann kann sich die Telekom aber auf was gefasst machen, weil das ist eine unglaubliche Frechheit. Aber bevor ich jetzt die Pferdescheu mache, warten wir erstmal ab. Aber ich brauche einen Schuldigen. Jemand ist schuld. Ja, und den werde ich finden. Okay, aber auf jeden Fall, EMUI 11 ist auf dem Weg zusammen mit dem Android 11 für viele Geräte. Also auf dem Weg noch nicht, aber ist eben angekündigt für diese Geräte. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er meint, ihr bekommt morgen ein Android 11 oder so. Kann noch dauern. Samsung hat die S-Reihe, die neue S-Reihe veröffentlicht. Die S20, S20 Plus und S20 Ultra wird verfügbar sein ab 6. März. Ja. Die Preise entsprechend waren gleich wieder so wie ich das auch befürchtet habe, so wie ich das euch gesagt habe, ja, und das bedeutet natürlich nichts Gutes. Die liegen bei dem normalen S20 bei $999, also das werden auch die Europreise sein, wenn wir Glück haben, wenn nicht, wird es in Euro sogar noch teurer sein. Das S20 Plus $1,199 und das S20 Ultra lächerliche $1,399. Und da sieht man auch ganz klar, die Leute, die Firmen sind von allen guten Geistern verlassen. Ja. Zusätzlich ist es so, dass in der größten Ausstattung $1,599, das grenzt schon fast an Nötigung. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Nötigung. Und von daher hoffe ich natürlich, dass die Dinger floppen, aber zumindest die günstigste Version wird sicherlich nicht floppen. Würde mich schon sehr, sehr wundern. Aber dennoch ist es eine traurige Entwicklung, die aber sich ja über Jahre weg jetzt schon gezeigt haben. Ich empfehle da ganz einfach zum Beispiel eben Alternativen, sei es von Honor, sei es von Huawei, die teilweise, wir werden es jetzt auch sehen, wenn die neuen P30 rauskommen, die in etwa in diesem Bereich arbeiten, deutlich günstiger sind, teilweise sogar besser sind. Ja. Bei dem S20 allerdings ist definitiv die Kamera hervorzuheben, die sehr gut sein soll mit dem 30-fach Space Zoom, was immer das bedeutet, sprich ein digital aufbereiteter Zoom, mit einem 108 Megapixel Chip drin auch, bis zu 100-fach Zoom soll das Ultra sogar haben. Ich verspreche mir von dem Zoom zwar nicht viel, allerdings kann man schon erwarten, dass die Kamera recht gut ist, ja, definitiv. Bei den Preisen muss es auch sein, weil für den Preis bekomme ich schon ein besseres Smartphone für den Rest der technischen Daten und eine Kamera mit dazu, aber wer will das heute noch? Ja, weil wir gerade von guten Kameras sprechen, die Führung bei den Kameras bei DxO Mark hat sich kurzerhand Xiaomi geschnappt. Ja? Das Mi 10 Pro ist jetzt das beste Kamera-Phone bei DxO Mark. Das wundert mich nicht. Die sind eigentlich schon stärker und öfters vertreten, Xiaomi. Mal sehen, wie das dann mit dem S20 wird. Ich weiß nicht, ob das hier schon mit, wahrscheinlich noch nicht hier mit gewertet wurde. Ich gucke mir das gerade mal an. Nein, also das könnte sein, dass da vielleicht die Führung bald wieder wechselt. Aber gegenüber dem Note 10, das bisher beste Kamerafon von Samsung. Da sind schon Welten dazwischen. Das Xiaomi Mi 10 Pro 124 Punkte. Das nächste ist das Huawei Mate 30 Pro mit 123 Punkten und dann das Honor V30, also View 30 Pro mit 122 Punkten, gefolgt vom Huawei Mate 30 Pro normal ohne 5G mit 121 Punkten. Dann kommt schon wieder das Xiaomi CC9 Pro Premium Edition mit 121, dann das erste Apple iPhone und dann erst die Samsung-Geräte Galaxy Note 10 Plus. Da seht ihr, die Kameracharts sind in Bewegung. Bin gespannt, wie dann auch das Samsung S20 Ultra da eingepasst wird in dieser Tabelle, ob das da auch gut ist. Bestimmt. Eine traurige Mitteilung von Essential. Andy Rubins Firma, die er ja gegründet hatte, nachdem er bei Google aufgehört hat, ist jetzt Geschichte. Essential hat angekündigt oder hat bekannt gegeben, dass der Betrieb eingestellt wurde. Ja, das war's. Alle Operationen werden eingestellt und die Firma wird aufgelöst. So sieht's aus. Sorry, keine Updates mehr. Ab sofort keine Updates mehr. Es gibt keinen Plan für die bestehende Essential Phone Nutzer irgendwie zu versorgen. Es waren auch zahlenmäßig nicht sehr viele. Und so ist es nun mal, die Firma, wenn eine Firma so eine komplette Pleite anmeldet, dann kann sie auch nicht mehr in Haftung genommen werden, für zum Beispiel Reparaturen oder eben Updates zur Verfügung zu stellen, sondern dann sind sie eben weg vom Fenster und zwar komplett. Das wird sicherlich eine herbe Enttäuschung sein für den Gründer Andy Rubin, der ja auch der Vater von Android ist. Ja. Und das ist tja, das zeigt eben das, was ich auch gesagt habe, als das Essential Phone rauskam, habe ich ja gesagt, da wird er es sehr, sehr schwer haben, ja, das zu etablieren, wenn er jetzt auch ein eigenes System mit aufgezogen hätte. Als Alternative gegenüber Android, ja, hätte ich ehrlich gesagt gerade ihm noch mehr Erfolg zugetraut. Da hätte er bestimmt jede Menge Geldgeber gefunden, weil sein Android-System ja so überwältigend gut war. Und wenn so jemand dann ein neues System macht, könnte es durchaus sein, dass da schon alleine wegen der Denkweise, und der hat es ja schon mal geschafft, die Gelder fließen, aber er hat ja dann sich entschlossen, da auf dem Essential Phone eben das ganz normale Android zu nutzen, und dann war natürlich das Alleinstellungsmerkmal komplett weg. Ich meine, was nützt das dann, wenn Andy Rubin dieses Telefon gebaut hat oder erfunden hat, ja, wenn das Android-Betriebssystem das ganz normale ist von Google, ja, dann ist das nichts mehr Besonderes. Es gab, ich würde mal sagen, hunderte von Phones, ja, die besser waren als das Essential. Das hat man ja auch gesehen. Ich meine, das Essential Phone, wenn man das schon damals, als das rauskam, ja, wenn man das da gesehen hat, die technischen Daten im Vergleich zu dem, was auf dem Markt war, hat sich das eben nicht mehr hervorheben können, und da ja auch lang nichts mehr gekommen ist vom Essential Phone, war das natürlich auch hoffnungslos unterlegen den aktuellen Modellen, die zudem auch noch viel, viel günstiger waren. Das einzige Interessante, was am Anfang für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgte, war diese 360-Grad-Kamera, die man quasi anstecken konnte an das Gerät. Aber dieser Mini-Hype hat sich ziemlich schnell in Luft aufgelöst, weil auch die Qualität eben nicht gut war und Dutzende andere Firmen eben auch ihre 360-Grad-Kameras herausbrachten, und das auch noch teilweise sogar hardware-unabhängig. Das heißt, ja, mittlerweile kann man also bei Amazon irgendwo gucken, ja, kann sich eine 360-Grad-Kamera kaufen, das mit dem Smartphone verbinden, ohne Hardware-Einschränkungen, und dann hat man das Teil auch noch in einer besseren Qualität. Also das ist nichts mehr Besonderes, und damit hat das eben auch wieder seinen Reiz verloren. Tja, so ist das, und deswegen hat sich das jetzt erledigt mit dem Essential Phone. Eigentlich schade, aber auf der anderen Seite, wie ich eben gesagt habe, es war ja auch nichts Außergewöhnliches, wo man jetzt nachtrauern muss. Es war einfach nur ein ganz normales Phone, so wie es viele, viele, viele Geräte eben gibt. Tja, ein Wort zu Google Chrome. Bei Google Chrome sind 500 Erweiterungen rausgeschmissen worden aus dem Chrome Store, Chrome Browser Extension Store. So, das ist, man muss ja da aufpassen, ne? Also nicht Chrome Store an sich, sondern eben dieser Browser Extension Store. 500 Extensions sind eingestuft worden als Malware. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, ja. Es ist noch fraglich, wie diese Auslegung Malware, wieso auf einmal so 500 Extensions da eingestuft werden. Es geht da wohl um Anzeigenkampagnen, also Werbung. Ja, weiß nicht, ob man das unbedingt als malicious einstufen sollte, ja, aber naja, okay, hat jetzt Google gemacht. Also ich setze da noch ein großes Fragezeichen davor, auch wohl um zu rechtfertigen, dass man ja auch diesen Extension Store bald abschalten möchte, ohne Extension auskommen möchte. Das heißt, alle Extension für Chrome sollen ja verschwinden. Das klingt hier nach einer Rechtfertigung, genau das zu tun, damit die Nutzer sagen, naja, war ja eh nur eine Virenschleuder. Ja, aber wie man dann eben die ganzen tollen Sachen, die man vorher machen konnte, da mit dem Chrome-Browser noch machen kann, das wird nicht erklärt. Ganz klar, ist nämlich nicht mehr möglich. Übrigens, weil wir gerade vom Chrome-Browser sprechen, das letzte große Update von Chrome hat es für den Desktop-Modus bei Huawei komplett kaputt gemacht. Ihr habt richtig gehört, ich kann überhaupt nicht mehr den Chrome-Browser benutzen im Desktop-Modus bei mir. Der stürzt sofort ab. Ich kann auch nicht eine Webseite mehr aufrufen. Vorher war es zumindest so, wenn ich eine Webseite aufgerufen habe, aber es ging soweit. Ich durfte nur nicht quasi über das Ende oder über den Anfang der Webseite mit dem Mausrad hinausscrollen. Sobald ich das gemacht habe, ist oben diese Tab-Leiste weggegangen und der Browser ist innerhalb von 1 bis 2 Minuten abgestürzt und hat das ganze System mit runtergerissen. Das passiert jetzt sofort beim Starten vom Chrome und den muss ich dann auch recht schnell wieder zumachen. Wenn ich denn längere Zeit 1 bis 2 Minuten auflasse, wird ebenfalls das gesamte System runtergezogen und es macht ein Reset. Somit ist natürlich der Chrome-Browser für mich ein für alle Mal gestorben. Ich habe jetzt tatsächlich, das hatte ich letzte Woche total vergessen, war ja auch sehr viel zu erzählen, da habe ich jetzt tatsächlich hier die Blogger-Blogs über den Firefox aufgerufen. Etwas, was ich schon seit, weiß nicht, habe ich das überhaupt schon jemals gemacht? Ja, also es ist der Wahnsinn. Und von daher ist sehr, sehr traurig das Ganze, diese Entwicklung. Und naja, was soll ich sagen? Also Chrome ist mausetot bei mir. Ja, und da geht gar nichts mehr. Ich habe mir auch den neuen Webbrowser von Huawei installiert. Und der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, ist optimal integriert in das System. Und sieht auch ganz toll aus. Nur mir fehlen da halt doch noch einiges an Sicherheitsfunktionen und natürlich auch die Möglichkeit, hier die Extensions einzubinden, was eben beim Firefox auf Android wunderbar funktioniert. Ich will meinen Werbeblocker, das ist uBlock Origin und sonst nichts, und meinen Scriptblocker, das ist Privacy Badger und sonst nichts. Fertig. Diese zwei oder die Installation. So einfach geht es. Also, Chrome ist tot. Nicht tot hingegen ist das IQ3 5G. Warum ich das so komisch ausspreche? Ja, das wird geschrieben IQOO. Wenn man das jetzt Englisch ausspricht, müsste es IQ ausgesprochen werden, ja. IQ also hat hier nämlich die Nase vorn. Ihr habt sicherlich gedacht, die schnellsten Geräte wären so die großen Marken Samsung und boah und hin und her, ja. Nein, ist es nicht. Das schnellste Gerät sind meistens recht unbekannte Firmen. Man glaubt es kaum, weil die sich eben auf Power konzentrieren. Das ist eigentlich genau meine Devise. Ja, Power, Power, Power. So. Das IQ3 5G ist nämlich bei AnTuTu jetzt die absolute Nummer 1. Ja, mit 597.583 Points. Das ist echt der Hammer, muss ich sagen. Man glaubt es kaum. Also wer das schnellste Smartphone der Welt haben will, der muss sich das IQ3 5G zulegen. Und dann geht's ab. Ja, so ist es. Aber ich denke, auch ansonsten wird dieses IQ vielen Leuten wohl gefallen werden. Gefallen, ja. Also das ist ein 865 Snapdragon, der da verbaut wurde. Octa-Core natürlich, Adreno 650 GPU, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, HDR10 Auflösung, 1080x2400 Pixel. Das ist 409 ppi mit einem 6,44 Zoll Screen. Dual-SIM Aluminiumrahmen, 128 Gigabyte Speicher ist die kleinste Version. Und die größte Version hat 256 GB Speicher mit 12 GB Hauptspeicher. Eine Quad-Main-Kamera, ja, und kann auch 60 Frames pro Sekunde mit 2160p Video darstellen. Also ich muss sagen, dass das Gerät so schnell ist mit diesem Prozessor, zeigt, dass die einiges an Optimierungen vorgenommen haben, um das Ganze auf Speed auszulegen. Ich bin überzeugt davon, dass das ein klasse Gaming-Handy sein wird. Mal gucken, ob wir da noch was Genaueres erfahren in Zukunft. Aber erfahrungsgemäß ist das Vivo IQ3, ja, eher, oder das Vivo, die Vivo-Handys eher in unseren Breiten recht stiefmütterlich und tauchen wohl kaum auf. Also dürften eigentlich kaum eine Rolle spielen. Schade eigentlich, denn das schnellste Gerät ist jetzt eben dieses Vivo IQ3. Ich habe hier, ah ja, vorhin habe ich ja schon mal das Oppo Find X2 angesprochen, dessen Einführung ja jetzt etwas verschoben wurde auf den März. Hier sind bei Geekbench sind Daten aufgetaucht. Das zeigt, dass das Gerät 12 GB Hauptspeicher hat. Ja, und ebenfalls ein 865er Snapdragon Chipsatz. Mehr weiß man noch nicht, aber nur so, dass ihr euch schon mal drauf gefasst machen könnt. Also das scheint so die neue Generation zu sein. 12 GB plus 865er Snapdragon. Das wird der dem Geschwindigkeitsschub gut tun. Das wird allerdings auch für Leute mit deutlich schlechteren Handys, das heißt die Sparer, die immer gesagt haben, ja, das ist ja noch schnell genug, das ist ja noch schnell genug, ja, die werden jetzt riesige Probleme kriegen bei den neuen Apps, wenn so viele Hersteller so massiv die Daten erhöhen und so massiv die Performance erhöhen, dann werden die Anbieter von Apps auch gezielt eben auch von diesen neuen Funktionen, die jetzt möglich geworden sind, eben Gebrauch machen, beziehungsweise nicht mehr darauf achten, dass es auf wesentlich schlechteren Handys auch noch läuft. Und das heißt, die neue Welle von Apps, die ungefähr in einem halben Jahr bis Jahr kommen wird, tja, da könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, ein neues Smartphone zu kaufen. Der Renner am Valentinstagsfestival in China war definitiv das Honor V30, bei uns View 30 5G. Genau, da ging es richtig rund. Nicht, dass die sich besonders anstrengen müssen, ja, aber dieses Honor V30 hat jetzt in diesem Zeitraum einen Aufschwung bekommen von 268%. Wow, also der Valentine war auf jeden Fall das Honor V30 in China. Nicht schlecht. Achtungserfolg. Das Samsung Galaxy Z Flip hat eine katastrophale Bewertung von Jerry Rick Everything bekommen. Der hat das Teil getestet und wisst ihr, der macht immer diese Screen-Tests, ne, wie widerstandsfähig ein Display ist. Und Samsung hat ja groß getönt, die hätten ein komplett neues Glas entwickeln und das wäre das erste wahnsinnige dünne Glas, das gefaltet werden kann. Glas, das gefaltet werden kann. Geil. Und Jerry Rick Everything hat den Fehler gleich erkannt. Das ist nämlich Plastik. So, ganz einfach. Er hat es klipp und klar gezeigt, hat es auch klipp und klar bewiesen mit mehreren Tests. Das Ding zerkratzt sofort. Sofort. Das Schlimme ist, selbst ein Fingernagel kann eine eindeutige Einkerbung an dem Display hervorrufen. Für meine Begriffe ist dieses Gerät nicht alltagstauglich. einmal zu fest mit eurem Fingernagel drauf gedrückt und noch nicht mal, also ihr müsst nicht drauf drücken wie ein Bekloppter, sondern einfach nur mit eurem Fingernagel entlang streifen und dann ist eine Delle im Display, eine Vertiefung. Ja? Kratzer möchte ich das nicht nennen, aber es ist eine deutlich sichtbare Einkerbung, die kriegt ihr auch nicht mehr raus. Das ist nicht gut. Und dieses komische Material ist auch über die Front-Facing-Kamera gezogen, so dass die auch, also wenn ihr da drauf greift ja, und drauf kommt, ist es vorbei, dann habt ihr die Linse zerkratzt, das war's. Es ist unfassbar. Ja. Guckt euch das mal an bei Cherry Rick Everything auf YouTube, könnt ihr das sehen. Ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt ja da solche Stufen, ja, 2 bis 9, ja, also ein gutes, normales Glas fängt ab 6 an, Härtegrad 6 zerkratzt zu werden, ja, je nachdem die Qualität, zum Beispiel Saphirglas braucht dann noch länger, bis es zerkratzt, hier hat es also schon angefangen bei Stufe 2. Ja, also schon hier richtige Vertiefungen reinzukriegen. Und bei Stufe 4 hat er schon richtig Material abgekratzt. Das konnte man richtig sehen. Furchtbar. Also das Teil ist nicht geeignet für die Benutzung. Ganz klar. Unfassbar. Und habe ich euch schon gesagt, was das Teil kostet? Lockere 1599. Gut, ne? Wird immer besser. Sind immer besser. Was habe ich hier noch? Na, das kann ich mir sparen. Das habe ich eben schon gesagt von Vivo. Genau. Das ist noch eine interessante Geschichte. Und zwar das Nubia Red Magic 5G. Da wurde jetzt bekannt, dass auch dieses Gerät äußerst gut ausgestattet ist, mit 16 GB Hauptspeicher. Wahnsinn! Ich habe eigentlich dieses Red Magic 5G eher als, naja, so untere Ende High-End angesiedelt, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Auch 256 GB Hauptspeicher ist zwar jetzt nicht State of the Art in dem Sinne momentan, da gibt es ja bis zu 1,5 Terabyte momentan Geräte auf dem Markt, aber der Hauptspeicher ist extrem wichtig für die flinke Benutzung von Programmen, vor allem wenn diese Apps groß werden, da muss man wirklich schon sagen, ist das A und O daran, der Hauptspeicher, und das Nubia Red Magic 5G wird das dann auch sicherlich gute Leistungen erzielen, würde ich mal meinen. Coole Sache also. Wegen dir kam eben gerade noch rein die Pressekonferenz von Honor findet auch statt. Livestream-Pressekonferenz gibt es das am 24. Februar 18:30 Uhr, ja, mitteleuropäischer Zeit. Extra Angang 18:30 Uhr, also unserer Zeit. Da zeigt Honor eine sogenannte All-Scenario-Intelligence Vorstellung. Und das sind bei diesem Bild, das man da sehen kann, zur Ankündigung dieser Pressekonferenz, sieht man unter anderem nicht nur die Telefongrenzen, sondern auch Kameras, Smartwatches sind da zu sehen, Router und andere Geräte, die ich jetzt noch nicht identifizieren kann. Earbuds beispielsweise sind hier noch drin, wie gesagt, noch viele andere Geräte. Da wird einiges gezeigt werden und es scheint so, als ob Honor hier eine ganze Palette von vernetzten Produkten präsentieren will. Vor allem die Kamera ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Ich hoffe, dass die auch dann in Europa rauskommt. Und das wäre nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Außerdem wird erwartet, dass das Honor V30 international vorgestellt wird, also das View 30, ne, wird es dann wahrscheinlich heißen. Das soll eben gezeigt werden. Das wäre auch eine sehr wichtige Geschichte. Und ja gut, zu erwähnen ist natürlich, dass diese Sachen ohne Google-Dienste kommen. Das dürfte ja mittlerweile klar sein. Aber das schreckt mich auch nicht ab. Okay. Dann erst noch mal kurzer Blick in die Community. Allzu viel war diesmal nicht los, wenn ich das noch richtig weiß. Ja, hat sich also Grenzen gehalten. Interessant war ein Link, der vom Chris gepostet wurde hinsichtlich der. Oder habe ich das letzte Woche schon? Ah ja, das habe ich letzte Woche gemacht. Gut, dann gehe ich gleich weiter zum nächsten. Und zwar der eine Tastatur, Kolude KDK1, kombiniert Dock und Tastatur. Ich habe mir das Teil gleich angeguckt. Der Artikel von iFun.de wurde da gezeigt. Sieht super aus. Die Tasten gefallen mir besonders gut, weil die mal rund sind. Was anderes, ein HDMI-Anschluss, Kartenlesegerät, USB-Anschlüsse und so weiter, alles drin. Was ist das genau? Damit kann man zum Beispiel ein Smartphone mit einem Desktop-Modus wie eben das Honor, Huawei oder Samsung eben an einen Monitor anschließen und dann eben diesen Desktop-Modus nutzen und hat dann eben auch alle Anschlüsse für USB und so weiter und so weiter. Ganz toll. Bietet alles, was ein vollständiger USB-Hub hat, so wie ich den hier auch habe, hier für mein Smartphone anzuschließen. Nur, dass die Kosten doch halt schon recht hoch sind. Also, wow, ich habe da gesehen, das soll um die 199 € kosten. Das ist dann doch ein bisschen zu viel, weil so ein USB-Hub, wo all das kann, ja, kostet ja, so zwischen 30 und 50 € mit einer wirklich guten Qualität. Gibt es eigentlich auch schon von 30 € mit der sehr guten Qualität. Da kann man eben jede beliebige Tastatur dran setzen. Ja, hier ist zwar die Tastatur mit dabei und das ist auch alles ganz toll mit Metallgehäuse und so weiter und sieht auch ganz toll aus, aber 199 € ist halt doch ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Schade eigentlich. Ich hätte gern mehr Platz und weniger Kabel auf dem Schreibtisch gehabt, aber nee, dann ist das dann doch naja, zu teuer. Dann schlinge ich mal lieber ein paar Kabel im Hals. Okay, das könnte man jetzt falsch verstehen. Nein, nein, nein. Dann eine schöne Story gepostet vom Andreas über den Huawei-Gründer Ren Zhengfei, der Milliardär, der im Regen auf ein Taxi wartet. Bei Golem.de ist der erschienen. Und auch das eine schöne Story. Ja, absolut gebe ich Andreas recht, lesenswerte Story. Tja, dann gab es noch was, da der Nachtzug hat einen schönen Screenshot gepostet von seinem Homescreen. Wenn ihr das noch nicht wisst, hier in der Line-Community gibt es einen Bereich. Wenn ihr da reingeht, dann seht ihr hier oben so ein Telefonhörer und dann kommt rechts so ein ja, Dokumentensymbol. Wenn ihr da drauf tippt, dann kommt ihr zu den Notizen und zu den Alben, die es in der Community gibt. Ja? Und wenn ihr da auf Alben klickt, dann seht ihr auch das Album Show of Your Homescreens. Und dort werden oft Bilder gepostet von den Homescreens der Leute, die in der Community sind. Und da fiel mir ein Widget auf diesem Screen, das mir richtig gut gefallen hat. Ja, leider gibt es das nur im Play Store, aber das AIX Weather Widget, wenn ihr Play Store Zugang habt oder noch Programme vom Play Store installieren wollt, kann ich euch das sicherlich empfehlen. Dieses Weather Widget ist nämlich anders als viele andere. Das zeigt auch eine Tendenz hier über den Tag und genaue Angaben, wo zum Beispiel wie viel Regen gibt und wie sich die Temperatur entwickelt und so weiter und so weiter. Also, und das alles auf einen Blick. Man kann also sofort sehen, wie es den ganzen Tag über wird. Das ist nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, das AIX Weather Widget nennt sich das. Was war sonst noch? Ja, gut, das war's eigentlich noch. Ich habe noch kurzes gepostet heute in der Community wegen einem Artikel. Huawei hat jetzt kurzerhand die USA aufgefordert, endlich mal Beweise vorzulegen, anstatt hier immer nur über die Medien Gerüchte zu verbreiten. Ja. Interessant, dass Huawei sich so diplomatisch ausdrückt. Ich würde sagen, Lügen verbreiten. Ja. Aber okay, naja, gut. Ich bin halt nicht ganz so diplomatisch wie Huawei. Ja, also ich hätte da schon andere Seiten aufgezogen. Ne? Naja, okay. Nun gut, das war's für die Community. Und jetzt komme ich zur App der Woche. Da hat es diesmal etwas gemacht, was ganz erstaunlicherweise, ich glaube, möglicherweise habe ich euch das sogar schon mal darüber kurz berichtet. Es ist bei mir diesmal Edgedroid geworden. Edgedroid ist eine Free and Open Source Android App. Die könnt ihr herunterladen bei fdroid.org, f-droid.org. Damit könnt ihr ISO-Images brennen. Auf, also man nennt es brennen, auf USB-Sticks. Ja? Ganz cool. Jetzt sagt ihr, okay, das ist doch eine absolute Nische. Yep. Also das heißt, für Leute, die zum Beispiel alles am Smartphone machen, wie ich, ja, mit dem Desktop-Modus, wunderbar, ich habe hier meinen Hub, wie ich eben schon erwähnt habe, da kommt ein USB-Stick rein, ich starte Edgedroid, lade das .img-File, ja, auch .dmg-Disk-Images kann man nehmen und kann diese dann übertragen auf einen USB-Stick und diesen auch dann bootfähig machen. Ja? Wahnsinn. Man braucht kein Root dafür. Wie gesagt, frei Open Source. Die interessante Geschichte dabei ist, das von der Überlegung her, okay, Desktop-User mit Smartphone, das ist ja absolute Nische, sehe ich auch total ein. Ja. Wer könnte das sonst noch benutzen? Man kann es ja auch direkt mit einem USB-OTG-Adapter, ja, so ein OTG-Adapter nutzen, ja, am Smartphone und dort eben den USB-Stick reinstecken, ohne Desktop-Modus dieses Programm nutzen. Das ist eigentlich gar nicht für den Desktop-Modus gedacht. Es geht nur darum, dass man eben Image-Files brennen kann auf oder flashen kann auf den USB-Stick. Ja? Und das geht eben. Aber es gibt einen Punkt, wo viele oder fast jeder könnte mal in diese Situation kommen, wenn ihr nämlich nur einen Rechner habt. Ja, und ihr wollt jetzt zum Beispiel eine Distribution installieren. Ja. So ein Linux-Distro. Ja. Dann kann es natürlich mal passieren, dass während der Installation was schief läuft. Ja, euer altes System ist wäsch. Ne? Und ihr steht da. Beim USB-Stick hat sich vielleicht gezeigt, okay, da ist ein Fehler passiert. Ist mir schon des Öfteren passiert, ehrlich gesagt. Ja, also dass auf einmal der USB-Stick nicht funktioniert hat. Warum auch immer. Ja, beim zweiten Versuch hat es wunderbar geklappt. So. Nur, dass ihr beim ersten Versuch, ja, mittendrin der Installation, bricht das Ding ab. So, jetzt habt ihr hier kein funktionierendes System mehr und kein Bootmedium. Ja, ist nun mal so in der heutigen Zeit, da gibt es nichts mehr mit, ne? Ich habe ein System gekauft mit CDs, nein, ihr habt hier so einen Linux-Stick und so, jetzt habt ihr den Salat. Dann könnt ihr euer Smartphone nehmen, könnt die Distribution auf einen anderen USB-Stick installieren und dann habt ihr wieder einen Boot-Stick, mit dem ihr dann wieder das System installieren könnt. Also, der Retter in der Not könnte das Smartphone sein. Mir ist das schon passiert in der Vergangenheit, dann musste ich beim Bekannten die Linux-Distribution runterladen, dort dann eine CD brennen damals, ja, genau, und diese dann eben einlegen zur Installation, weil sonst geht nichts mehr, ne? Tja, so ist das. Und deswegen finde ich das faszinierend, dass das geht. Ist also auch nützlich. Dass das überhaupt funktioniert, ist meiner Meinung nach sehr, sehr beachtenswert. Und wieder ein Bereich, wo man quasi mit dem Smartphone jetzt machen kann, ohne dass man eben den Computer dazu braucht. Und weil ich ja sehr, naja, sagen wir mal, sehr bequem bin, ja, mache ich das dann tatsächlich auch als Standard hier neue Ubuntu-Distribution beispielsweise runterladen auf den USB-Stick und dort dann eben installieren. Nicht schlecht. Okay. Also, die App der Woche ist EdgeDroid. Standard-Libraries werden genutzt. Ihr braucht also kein Root. Freie Open-Source-Software, kostenlos im F-Droid-Store. F-Droid ist ebenfalls ein alternativer, kostenloser Store. f-droid.org. Dort könnt ihr die App herunterladen, entweder direkt die App, EdgeDroid, oder ihr holt euch den Installer, den F-Droid Store, und dann könnt ihr auch bequem immer wieder, wie im Play Store, eure Software von dort aus installieren. Diese Software dort ist alles garantiert Open Source und kostenlos. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen oder Infos oder Anregungen habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Irgendwo in eurem Podcast-Player könnt ihr hier die Shownotes aufklappen. Ja. Und dort findet ihr sowohl einen QR-Code zum Abscannen oder eben auch den Link direkt. Und dort könnt ihr dann eben auch die Alben finden, wie ich eben beschrieben habe, in der Community und auch hier mitdiskutieren. Bitte beachtet nochmal, ich sag's nochmal dazu, ihr seht alte Diskussionsbeiträge logischerweise nicht. Ist auch richtig so aus Datenschutzgründen. Und sondern erst, ihr seht sie erst ab dann, wenn ihr beigetreten seid. Das gilt nicht für die Notizen und für die Alben. Die seht ihr auch so, wenn ihr ganz frisch dazukommt. Tja. Gibt es sonst noch was? Nein? Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.